Das sind die aktuellen Themen. Tödlicher Baumunfall nahe Stolzenau, Entscheidung zum Kreisverkehr und VC Damen verlieren im Tiebreak. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Zu einem tödlichen Autounfall kam es am Sonntagnachmittag in der Nähe von Stolzenau. Auf der Müßleringer Straße in Richtung Schlüsselburg kam eine 28-jährige Fahrerin von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Rettungskräfte konnten die junge Frau nur noch tot bergen. Die Straße war ab der Abfahrt von der B215 in Müßlering bis zum Scheunenviertel in Schlüsselburg für 2,5 Stunden gesperrt. In der heutigen Sitzung des Nienburger Stadtrates fällt die Entscheidung über den Bau eines zweiten Kreisverkehrs im Stadtteil Nördertor. Nach den Plänen der Verwaltung soll dieser an der Weggabelung Ferdener Landstraße-Zellerstraße gebaut werden. Anwohner wie Panagiotis Kritikos sind gegen den Bau des Kreisels. Seit 2008, wo ich das Hotel betreibe, ist noch kein Unfall passiert worden. Nicht mal ein Blechschaden, schweige von Personenschaden. Also ich frage mich, wenn wir einen Kreisverkehr brauchen, dann soll er vorne an die große Kreuzung, wo das Arbeitsamt ist. Weil dort staut sich bis hinten am Hauptbahnhof und da ist auch der Platz gegeben und es ist eine Kreuzung. Warum hier im Nordertor und nicht dort, wo er gebraucht wird? Die Feuerwehr Nienburg ist am frühen Montagmorgen zu einem Einsatz in der Henriettenstraße in Nienburg gerufen worden. Ein Schaltschrank hatte angefangen zu schmoren, wodurch es zu einer leichten Rauchentwicklung kam. Das Sturmteam Frank hat zudem über das Wochenende 6 Einsätze zur Beseitigung von umgewehten Bäumen gefordert. Bei allen Einsätzen konnte die Feuerwehr erfolgreich handeln. Zu nennenswerten Schaden ist es nicht gekommen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des VC Nienburg verloren ihr Auswärtsspiel in Hannover mit 2:3 im Tiebreak. Die Nienburgerinnen konnten 2-mal in Führung gehen, beide Male aber keinen Vorteil daraus ziehen. Im entscheidenden 5. Satz waren es dann 4 Zähler Rückstand, die den Hannoveranerinnen letztendlich den Heimerfolg brachten. Trainer Thomas Platner ist mit dem 1 Punkt dennoch zufrieden. Bei einem starken Gegner 1 Punkt gewonnen, damit bin ich zufrieden. Glücklich wäre ich mit 2 oder 3 Punkten gewesen. Der VC steht aktuell in der Tabelle auf dem 8. Platz, hat jedoch bislang die wenigsten Spiele bestritten. 3 Partien weniger als der Tabellenerste. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.